Deutschlandfunk Soundcheck. Und zwar die zweite Stunde und zwar immer noch mit dem Sir Douglas Quintett. Das haben wir mehr oder weniger hinter uns gelassen. Also die zweite Stunde mit Doug Sam, dem Sänger, Gitarristen und Songschreiber des Sir Douglas Quintetts, dem Mann also, der im November 1999 verstorben ist. Wir waren trotz dieses, mehr war es ja nicht, trotz dieses Füllers des T-Bone Shuffles, wir waren eigentlich bei Bob Dylan, bei der LP Doug Sam and Band, die 1973 erschien und bei der Bob Dylan mit dabei war. Und wir haben vor diesem Füller, vor diesem Instrumental, den Song gehört, Is Anybody Going to San Antonio, dass Bob Dylan für diese LP den Song Wallflower geschrieben hat, das habe ich erwähnt. Auch die Geschichte, dass Jacob Dylan seine Band halt nach diesem Song, den Doug Sam dann gesungen hat, The Wallflowers genannt hat. Und da knüpfen wir quasi wieder an bei Is Anybody Going to San Antonio, Doug Sam und Band und wo wir halt eben bei Dylan sind. Ich weiß nicht, wie viele Dylan-Songs Doug Sam aufgenommen hat. Ich weiß es einfach deshalb nicht, weil es unmöglich ist, sämtliche Sir Douglas Quintett LPs und Doug Sam LPs und CDs zu besitzen. Und relativ gesichert recherchieren kann man in diesem Fall nicht mal im Internet, obwohl er bzw. seine Fans eine Seite haben, beziehungsweise das Ding heißt Doug Sam Memorial Page, auf der seine Familie, Freunde und Fans Nachrichten austauschen und Erinnerungen teilen. Und die kompletteste Diskografie bzw. Hinweise zu Büchern und Artikeln über ihn, all das scheint wohl auch durch das Internet gegeben. Also Dylan. The Return of Wayne Douglas, aufgenommen letzten Sommer in Floresville, Texas, in der Nähe seiner Heimatstadt San Antonio. Also diese CD mit dem Titel The Return of Wayne Douglas, vor wenigen Wochen posthum veröffentlicht. Da ist ein Dylan-Song drauf. Er covert diesen Song mit dem Pathos eines Cowpunchers und der Song klingt, als sei er eigentlich von ihm. Love minus zero, no limit, Doug Sam.